Es gibt eine UN-MINUSMA-Mission in Mali, die unter großer Beteiligung der Bundeswehr stattfindet. Was passiert da genau in Mali und weshalb ist diese UN-Mission dort eigentlich? Also in Mali ist ja die Lage 2012, 2013 zunächst zu so einer komplexen Krise eskaliert. Ein wesentlicher Auslöser war der NATO-Krieg in Libyen, wo eben viele Waffen in die Region geflossen sind, wo sich natürlich auch das Machtgefüge, sage ich mal, in der Sahara insgesamt so wesentlich destabilisiert hat. Darauf haben dann Angehörige von Tuareg, die sowohl in Libyen, Niger als auch im Norden Malis unterwegs sind, so eine Art Unabhängigkeitsbewegung im Norden Malis gestartet, da die malische Armee angegriffen. Die hat dann wiederum kurz vor den angesetzten Wahlen in Bamako, im bis dahin relativ stabilen Süden, geputscht. Und dann ist die Lage, dann sind auch noch islamistische Kräfte aktiv geworden, haben sich im Norden breit gemacht. Die Lage ist sehr komplex außer Kontrolle geraten und zum Anfang 2013 hat dann Frankreich interveniert, von Anfang an auch mit großer logistischer Unterstützung Deutschlands. Frankreich ist da bis heute unter dem Mandat der Bekämpfung des Terrorismus unterwegs, aber auch vor der französischen Intervention war eigentlich schon beschlossen, ein Einsatz der Afrikanischen Union bzw. der ECOWAS, wo dann also 10.000 Soldaten aus verschiedenen afrikanischen Ländern in das Land gebracht wurden. Der Einsatz ist dann nach ein paar Monaten in die UN-Mission MINUSMA überführt worden. Das sind jetzt etwa 14.000 Soldaten, vor allem aus afrikanischen Ländern, aber eben auch über 1.000 Soldaten aus Deutschland, die da an diesem Einsatz beteiligt sind. Es wurde auch ganz kurz nach der französischen Intervention ein ebenfalls schon mehr oder weniger beschlossener EU-Trainingseinsatz angefangen, auch mit wesentlicher deutscher Beteiligung, der zunächst auch im Süden Malis stattfand und den Aufbau, Ausrüstung, Ausbildung der malischen Armee zum Gegenstand hatte. Seitdem haben wir da also ein komplexes Konglomerat von Interventionen. Einerseits die MINUSMA, wo Deutschland sogenannte Hochwertfähigkeiten, Logistik, Aufklärung, unter anderem Heron-1-Drohnen bereitstellt, wo sehr viele afrikanische Soldaten sozusagen in der Fläche sind und eine flächendeckende militärische Infrastruktur bereitstellen. Andererseits dieser EUTM-Trainingseinsatz, wo europäische Soldaten im Süden malische Soldaten ausbilden, die dann anschließend, so grob gesagt, die Rückeroberung des Nordens bewerkstelligen sollen. Da sollen mittlerweile 15.000 malische Soldaten ausgebildet worden sein. Das ist eigentlich die ganze malische Armee. Dann haben wir die französische Operation, die mittlerweile Barkhane heißt und auf die ganzen Nachbarstaaten ausgeweitet wurde, also von Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad umfasst, die Bekämpfung des Terrorismus, aber auch da vereinzelt Entwicklungsprogramme etc. enthalten sind. Darüber hinaus sind die USA zum Beispiel im benachbarten Niger sehr aktiv mit etwa 800 Soldaten, die sie jetzt aber vielleicht stark zurückziehen wollen. Es sind vor allem Spezialkräfte, die nigrische Armee aufbauen und Deutschland unterhält auch noch eine Operation Gazelle in Niger, wo auch deutsche Spezialkräfte wiederum nigrische Spezialkräfte aufbauen. Deutschland hat auch im Niger einen Luftwaffenstützpunkt aufgebaut. Frankreich und die USA haben im Niger Drohnenbasen aufgebaut. Und zuletzt kam jetzt noch hinzu die Idee, dass dort langfristig sozusagen die Stabilisierung und vor allem die Terrorbekämpfung von der gemeinsamen Eingreifgruppe dieser G5-Staaten, also der genannten fünf, in denen auch Frankreich militärisch operiert, dass die zukünftig da den Krieg gegen den Terror, aber auch die Sicherung der Grenzen durchführen sollen. Und die werden gemeinsam von dem französischen Einsatz, von der UN-Mission MINUSMA und von EUTM ausgebildet. Das deutsche Mandat für sowohl die Bundeswehrbeteiligung an EUTM als auch an MINUSMA läuft jetzt im Mai aus, wird also in den nächsten Tagen wahrscheinlich erneuert werden, vermutlich auch erweitert dahingehend, dass eben auch in den Nachbarstaaten, konkret genannt sind Mauretanien und Burkina Faso, Ausbildungsmaßnahmen und Begleitung der jeweiligen Truppen bis hin auf die taktische Ebene stattfinden soll. Um es ganz kurz zu sagen, die Situation in Mali, aber auch in den Nachbarstaaten, vor allem Burkina Faso und Niger, ist in den letzten Jahren unter dem Eindruck dieser umfassenden Militarisierung, aber sicherlich auch begünstigt durch andere Faktoren, also durch die eigentlichen Konfliktursachen, massiv eskaliert. Also die Situation wird immer schlechter und es gibt eigentlich so jetzt in den Thinktanks, Denkfabriken, die wir als IMI so beobachten, die eigentlich grundsätzlich interventionsfreundlich sind und regierungsnah, mittlerweile auch ein starker Diskurs, der da tatsächlich von der Militarisierung spricht, was da kein üblicher Begriff ist, und dass dieser militarisierte Ansatz halt eben auch beiträgt, die Lage da zu eskalieren. Eigentlich gäbe es sehr viele Gründe, dieses Mandat nicht zu verlängern. Eben halt schon alleine um diese Eskalationsspirale, die offensichtlich in Burkina Faso und Mali ja schon länger läuft, irgendwie zu stoppen, ne? Es gibt auch in Mali zunehmend Demonstrationen und politische Aktivitäten, die da versuchen, einen Ausweg zu finden. Also es gab Demonstrationen gegen die ausländischen Truppen, gegen Neokolonialismus, die haben sich in erster Linie gegen Frankreich gerichtet, teilweise aber eben auch gegen alle möglichen anderen internationalen Stationierungen. Im Grunde gegen den Widerstand Frankreichs hat die malische Regierung Gespräche vorgeschlagen, versucht aufzunehmen mit den islamistischen bewaffneten Gruppen. Es ist jetzt auch im Zuge oder vor dem Hintergrund von Corona sind relativ strenge Hygienevorschriften erlassen worden. Also die Soldaten, die da ja regelmäßig in so Kontingentwechseln ausgewechselt werden, müssen jetzt insgesamt 4 Wochen, wenn ich es richtig weiß, in Quarantäne, bevor sie in den Einsatz kommen. Also es gibt da durchaus verschiedene Bewegungen, die da hingehen und es gibt eben auch die Annahme, dass man da über Verhandlungslösungen nur weiterkommt, wenn vor allem Frankreich abzieht, aber auch alle möglichen anderen Kräfte, darunter die Bundeswehr. Was passiert ist, leider, obwohl, wie gesagt, selbst regierungsnahe Thinktanks und Expertinnen sich in Richtung Demilitarisierung äußern und Abzug, passiert in der Praxis eigentlich das Gegenteil. Ich habe jetzt gestern erst den Entwurf eines Berichts des Europäischen Parlaments zu Mali gelesen, wo vor allem die ganze Ausrüstungs- und Ausstattungshilfe, Munition, Rüstungsgüter massiv ausgeweitet, riesige Finanzbudgets eröffnet oder zugänglich gemacht werden sollen, um dann zum Beispiel auch diesen Ausbildungsmissionen, da gibt es ja die EUTM, die wurde schon genannt, aber es gibt auch noch auf ziviler, auf sogenannter ziviler Ebene die EUCAP-Mission in Niger und Mali, wo dann Gendarmerie und Polizeikräfte vor allem auch mit dem Ziel des Grenzschutzes von der EU ausgebildet werden sollen, dass sozusagen diese Missionen zukünftig auch konkret Waffen und Munition etc. ausliefern können sollen. Also eigentlich läuft es darauf hinaus, da wirklich die Scheunentore aufzumachen für noch viel weitere Rüstungsgüter, die dann in der Praxis in solchen multilateralen Prozessen, wo dann letzten Endes auch konkurrierende westliche Staaten vor Ort sind, halt auch total chaotisch ablaufen. Das kennen wir auch aus vielen anderen Einsätzen. Dann baut Frankreich diese Gruppe auf und Deutschland diese und die USA nochmal ganz andere. Das droht immer weiter so zu eskalieren. Eigentlich dadurch, dass jetzt die Mandate scheinbar ausgeweitet werden, droht es ja nicht nur weiter zu eskalieren, sondern ein Aufbau von zivilen Strukturen wird nach wie vor vernachlässigt, ne? Meiner Meinung nach gibt es da gar kein Konzept dafür. Also es gibt einen Friedensabkommen zwischen einem Teil der bewaffneten Gruppen in Mali und der Regierung, das aber viele Strickfehler hat, also sozusagen alle nicht bewaffneten mehr oder weniger außen vor lässt, alle bewaffneten Gruppen, die nicht beteiligt ist, eigentlich automatisch zu Terroristen macht, die bekämpft werden müssen. Das sieht den Aufbau staatlicher Strukturen in der Fläche vor, aber de facto sind sich da eigentlich alle Analysen einig, dass das überhaupt nicht vorangeht, beziehungsweise dass die Präsenz des Staates in der Fläche, ob das jetzt die richtige Lösung ist, möchte ich mal dahingestellt lassen, abnimmt und dass sich dort eigentlich dann vor allem auch islamistische oder andere bewaffnete Gruppen breit machen, dass es so Selbstverteidigungskräfte gibt, die dann auf ethnischer Basis sich konstituieren, die dann Angriffe und Vergeltungsschläge durchführen. Das ist eine ganz schwierige Situation und alles, was da sozusagen an zivilen Lösungen oder so vorgesehen ist, kommt nicht so wirklich weiter. Ich glaube, da ist man sich auch nicht einig. Wahrscheinlich ist man sich da schon in der französischen Politik nicht einig. Die einen profitieren da natürlich auch irgendwie von der Instabilität und wollen da bleiben. Andere würden es jetzt vielleicht doch gern so ein bisschen stabilisiert und geregelt kriegen. Und so wie das dann innerhalb von Frankreichs unterschiedliche Interessen gibt, ist das dann unter den EU-Mitgliedstaaten mit den USA und so weiter auch so. Es wird jetzt auch viel davon gesprochen, dass ich da Russland breit mache. Letzten Endes hat man halt auch nur diese Instrumente, wie einem scheint. Also dieses ganze internationale Krisenmanagement hat, finde ich, die Konzepte von Diplomatie, von Stabilisierung, die nicht militärisch gedacht ist, von Wiederaufbau, der nicht militärisch gedacht oder abgesichert ist und damit natürlich die Gefüge vor Ort vor allem durcheinander wirbelt, total vernachlässigt. Man hat halt die Bundeswehr, ne? Und man datiert dann eben, es sind jetzt etwa 1500 Soldaten, die auf Bundeswehrsoldaten, die auf beiden Mandaten aufgeteilt sind, die kann man halt hinschicken und dann sagt man, man tut was. Aber selbst aus dem Militär selber kommt sehr oft die Aussage, wir wissen eigentlich gar nicht, was das Ziel dieses Einsatzes ist, was die Idee eines zukünftigen Malis, einer zukünftigen Ordnung, einer zukünftigen Regierung, einer zukünftigen Struktur dieser Region ist. Das Einzige, worauf sich jetzt alle fokussieren, ist eben, oder was so das Ziel jetzt am Horizont ist, das neue Konzept, aber auch schon seit Jahren, ist dieser Aufbau der G5, dass diese Staaten sich sozusagen eine gemeinsame Antiterrorarmee aufbauen, die dann unterstützt von Deutschland, Frankreich, EU, da den Terrorismus bekämpft und dann die G5 die Grundlage für, ich weiß es nicht, so eine Art Mini-EU im Sahel sein soll. Das ist alles total vage und es ist halt eigentlich vollständig vom Militärischen her gedacht. Ja, und diese G5 Sahel-Truppen in Mali, aber auch Burkina Faso sind ja für massive Menschenrechtsverletzungen bekannt, ne? Muss man wirklich schon sagen, ne? Auf jeden Fall, aber das ist natürlich auch ein bisschen naheliegend, weil halt die Streitkräfte dieser Armeen, das sind ja auch jetzt nicht alles Musterdemokratien, Mauretanien und Tschad vor allem, die Streitkräfte schon lange in keiner demokratischen Kontrolle unterstehen, aber wie eine Terrorbekämpfung vor allem dann auch noch eine grenzüberschreitende menschenrechtswürdig, also eine militärische Terrorbekämpfung mit Menschenrechten vereinbar sein soll, ist halt ohnehin eine Frage. Und ich will das jetzt gar nicht auf diese autoritären Regime, in denen das Militär, also mehr oder weniger de facto Militärdiktaturen, die wir da dabei haben bei den G5. Ich will das eigentlich auch gar nicht auf die abschieben. Wir kennen das ja auch in Deutschland und Europa, dass man eigentlich die Streitkräfte ganz schwer kontrollieren kann. Und wenn man denen jetzt hier eine grenzüberschreitende Bekämpfung des Terrorismus in Europa zulassen würde, dann gäbe es da auch die ganze Zeit Auseinandersetzungen um Menschenrechte. Also es passt halt, ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Das ist völlig falsch gedacht.